Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 793 Android 16 Roulette. Tja, die Woche gab es die ersten größeren Wellen an Updates von Android 16. Komme ich gleich dazu. Erstmal auch was. Und zwar in der Mastodon Community waren diesmal zwei Beiträge von, oder ein Beitrag mit zwei Teilen von, ich gucke gerade mal, vom Alexander, genau. Und darin ging es um die Android-Abspaltung von Google. Ja. Hier schreibt der Alexander, 2018 hat die EU-Kommission Google wegen Missbrauch seiner Marktmacht eine Strafe von über 4 Milliarden Euro auferlegt. Begründung: Google habe Hersteller gezwungen, Google-Apps wie Chrome und die Google-Suche vorzuinstallieren, wenn sie den Play Store nutzen wollten. In der Folge hat Google das Lizenzmodell in Europa geändert. AOSP bleibt kostenlos. Die Google-Apps, Play Store sind seitdem lizenzpflichtig. Das heißt, Hersteller zahlen Gebühren, wenn sie diese auf ihre Geräte vorinstallieren wollen. Alternativ können Hersteller Android ohne Google-Apps ausliefern. Zum Beispiel Amazon mit Fire OS oder Huawei mit Harmony OS. So, das ist jetzt sehr allgemein, ich weiß nicht genau, worauf du dich jetzt direkt beziehst. Ich denke mal, es ging darum, dass Google ja die Strafe in den USA bzw. die Zerschlagung in den USA jetzt abwehren konnte. Das heißt, Google wird jetzt nicht zerschlagen, was ja vorher mal im Gespräch war. Und klar, diese Strafe, die ist tatsächlich ja also gemacht worden. Übrigens, das ist auch noch nicht hundertprozentig rechtskräftig, soweit ich weiß. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, Google kann da nochmal Einspruch einlegen. Es ist allerdings schon sehr weit. Viele Möglichkeiten hat Google da nicht mehr. Aber es gab ja schon Drohungen aus Richtung USA. Falls das gemacht wird, dann werden die Zölle für alle möglichen Produkte extrem erhöht. Also das heißt, wir werden erpresst, ja, dass wir eben diese Strafe nicht an Google verhängen oder nicht, sagen wir mal, verhängt ist sie ja, aber eben nicht Bestand haben lassen. Und ich habe ja gesagt, es ging ja darum, dass eben der kommende Richter eben der eben jetzt letztendlich entscheiden muss, quasi die letzte Instanz sozusagen, der hat jetzt eben genau dieses Problem, was macht er, soll er das Urteil bestehen lassen, dann müsste Google bezahlen und Deutschland müsste eventuell horrende Zölle zahlen, was wir alle merken würden auch, ja, im normalen Leben auch. Oder sagt das Gericht dann, nein, das machen wir nicht und erlassen zum Beispiel diese Strafe. Ja. Was aber allerdings auch nicht korrekt wäre, weil dann wären wir halt massiv erpressbar. Also wie man es macht, ist es halt eben falsch. Darum ging es. Zu dem Thema AOSP bleibt kostenlos. Ja, natürlich muss es ja, da AOSP ja Open Source ist. Prinzipiell kann jeder den Code nehmen, kompilieren und dann eben sein System drauf aufbauen. Das ist klar und da kann man auch so schnell nichts daran ändern. Also Google kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, wir machen jetzt die AOSP, machen wir jetzt Closed Source. Das geht nicht. Das ist nicht möglich in dem Sinne. Ja. Weil da zu viele Teile drin sind, die zum Beispiel auch unter GPL stehen oder unter anderen Lizenzen, freien Lizenzen. Und deswegen kann man das nicht mehr einfach so ändern. Aber man kann andere Sachen tun, ja. Und Google wird es wohl auch tun, was diese Woche jetzt gerade passend zu diesem Kommentar von dir, Alexander, dass da eben dann Google andere Wege eventuell findet, um AOSP quasi unattraktiv zu machen. Ja. Eine kleine Anmerkung nochmal, Harmony OS ist nicht Android. Okay, nur, dass nicht falsch hier verstanden wird. Harmony OS ist ein eigenes System, mag zwar Open Source Teile von Android mit drin haben, ist aber kein reguläres Android-Derivat, sondern ist ein eigenständiges System, nicht wie FireOS oder ähnliche Systeme, die quasi eine feste, kompatible Grundlage haben, sondern Harmony OS ist erstmal nicht kompatibel mit Android. Es gibt zwar, soweit ich weiß, ein Compatibility Layer, aber nicht, es ist nicht grundsätzlich kompatibel zu Android. Nur so viel. Ja, also interessantes Timing hier, denn, Achtung, und jetzt halte ich fest, es gibt von Google Aussagen, die deutlich machen, dass es demnächst für Custom-ROM-Anbieter und ähnliches, andere unabhängige Systeme sehr, sehr happig werden wird, sehr, sehr schwer werden wird, bis dahin gehen, dass es sich nicht mehr lohnt, vor allem für kleinere, unabhängige Custom-ROM-Entwickler, hier das noch zu machen. Warum, ich weiß es nicht, aber ein Druckmittel ist beispielsweise, dass es keine monatlichen Sicherheitspatches mehr geben wird. Und da wird eben dann schon alleine die Problematik sichtbar, denn wenn man einen Custom ROM wirklich produktiv nutzen möchte, ja, dann braucht man aktuelle Sicherheitsupdates. Geht nicht anders. Ja. Wenn Google sagt, okay, wir machen nur noch alle halbes Jahr ein Sicherheitsupdate, ja, um angeblich, Anführungszeichen, Kosten zu sparen, ja, dann war's das für die Custom ROMs. Das ist nicht mehr akzeptabel. Ja, dann ist man mit den Custom ROMs quasi unsicher. Unsicherer als mit den normalen Systemen. Und das wäre dann auch sehr, sehr schlecht. Zumal auch oftmals dann auch welche hinterherhinken. Das heißt, wenn es dann ein neues Software-Update gibt, dann gibt es es nicht sofort, sondern das muss ja erstmal für die entsprechenden Custom-ROMs dann umgemünzt werden. Ähnlich kann es natürlich dann auch aussehen für andere AOSP-Systeme. Und ich sag mal so, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum Amazon Fire OS ja einstampft. Ja, auch das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ja schon berichtet. Fire OS wird also quasi nicht mehr in der Form existieren, sondern die werden ihr Android-System weiter kompatibel machen, ja, und wohl auch mit dem Google Play Store ausstatten, somit dass das dann quasi eine offizielle Android-Version ist, ja, und nicht mehr was Eigenes, wo Amazon seine eigenen Regeln machen kann oder sonst was. Sie unterwerfen sich also Google schon, und möglicherweise ist das auch ein Grund von diesen Sachen, dass eben hier Google auch die Entwicklung vom Open-Source-Code zurückfährt. Ja? Nicht nur die Sicherheitspatches sollen nicht mehr regelmäßig kommen, sondern auch der Source Code an sich soll nicht mehr regelmäßig veröffentlicht werden. Das heißt, bis dann zum Beispiel Custom ROM Entwickler oder andere Firmen, die eben ohne Google Lizenz arbeiten, an diese neuen Systeme rankommen, wird es eben eine Zeit lang dauern. Die müssen das zwar, die können das nicht Closed Source machen, aber die können nicht gezwungen werden, den Source Code zeitnah zu veröffentlichen. Und wenn die dann eben, ich weiß nicht, wie schlimm das wird, ja, sicherlich werden sie dich nicht am ersten Tag so machen. Kommt vielleicht erstmal nur so ein 3-Monats-Zyklus, ja, okay, und dann wird es eben ein halbes Jahr geben und dann wird es vielleicht ein Jahr geben, ja, und was weiß ich, was dann auch kommt, ja. So langsam, aber sicher wird das ganze System AOSP eben unattraktiv gemacht. Und entsprechend harsch fallen auch schon die Reaktionen von den Custom-ROM-Entwicklern aus. Die sind, wie hier Heise schreibt, not amused. Ja. Und das heißt, hier bleibt sehr viel Platz für Kritik. Zum Beispiel der Custom-ROM-Entwickler von Graphene OS sagt, dass das ein risikobasiertes Update-System dann ist, ja, weil es eben zu langsam ist. Und das ist alles ziemlich schlecht. Im Prinzip wird das so unattraktiv gemacht, dass es sich nicht mehr lohnt. Ja, sowohl für die User nicht mehr lohnt, als auch für die Entwickler nicht mehr lohnt. Die Entwickler werden hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ich weiß nicht, was das, wie da die Zukunft aussehen wird. Also ja, es wird nicht mehr so rosig sein. Zugegeben mit den anderen Ankündigungen, die eben Google schon gemacht hat, auch hinsichtlich Lizenzen und allem Möglichen, gibt es ein sehr, sehr dunkles Bild, muss ich sagen. Das letzte Tüpfelchen auf dem i ist ja auch die massive Einschränkung von Sideloading, dass das in der Form gar nicht mehr möglich ist. Nur noch über die ADB-Schnittstelle, das heißt über die Kommandozeile auch quasi mit einem Computer, und dass man das auf dem Smartphone gar nicht mehr machen kann. Das ist das Ende von quasi unabhängigen, offenen App-Stores, wie zum Beispiel F-Droid, weil das kein Anwender machen wird. Ja, also das machen vielleicht ganz wenige, aber selbst ich hab ehrlich gesagt keine Lust da rumzuwursteln, ja, mit dem ADB über den Computer. Ja. Würde es zwar vielleicht notmäßig machen, aber so wirklich begeistert wäre ich davon nicht, ja, und würde dann auch jede Gelegenheit nutzen, um eben das zu vermeiden. Und ich sag mal so, ich nehme mich da als Gradmesser. Wenn ich da schon keinen Bock mehr drauf habe, dann haben Normalos überhaupt keine Lust da drauf, und dann werden die eben nur noch die Play Store Sachen verwenden. Ende. Ja. Es ist ziemlich schlimm und es sieht nicht besser aus. Man kann spekulieren, woher das kommt. Klar, ich meine, es ist halt so, Google kriegt gerade sein Geschäftsmodell hinterm Hintern weggerissen von verschiedenen Stellen, auch in den USA, auch wenn das Urteil relativ milde war. Es gibt noch viele andere Sachen, die Sache mit Epic beispielsweise, die Sache in der EU und viele Kontrollen, viele Ausgaben und die Gefahr, dass bald alles nur noch, Google bald alles nur noch hergeben muss, aber nichts mehr bekommen kann. Sie sind ja dazu verdonnert worden, Daten mit anderen Firmen zu teilen. Das müssen die jetzt machen. Stellt euch das mal vor. Ihr tut mit viel Aufwand und Geld erhebt ihr Daten, und die müsst ihr per Gesetz kostenlos weitergeben an andere. Das ist ja eine Katastrophe. Versteht ihr? Und das ist auch vielleicht der Weg, vielleicht der falsche, aber der Weg, den offenbar Google probiert jetzt, damit eben möglichst das, was noch zu retten ist, gerettet werden kann und der Zugriff erschwert wird. Tja. Wir werden sehen, ein heikles Thema, aber das wird sich sicherlich noch einige Zeit ziehen, und ich habe ja schon angekündigt, ich werde komplett alles neu überdenken, falls Sideloading nicht mehr möglich ist, weil hier einige Programme, die ich habe, überhaupt gar nicht mehr machbar sind, auch nicht im Play Store, weil die nicht zugelassen werden im Play Store. Wenn ich die aber außerhalb vom Play Store dann nicht mehr nutzen kann, beziehungsweise die Entwickler dann sagen, okay, also für 50 Leute, die das vielleicht machen, da habe ich keine Lust mehr, das zu entwickeln, und stellen dann die Entwicklung ein, dann hat Google zwar das, was sie wollen, aber mir nützt es nichts, und dann werde ich eventuell hier ganz andere Wege gehen. Mal sehen, wie das dann wird. Viel Möglichkeiten hat man ja nicht mehr, aber vielleicht wird dann mein Smartphone bald nur noch ein Hotspot sein. Dann tut es auch ein ganz billiges. Gut, MediaTek, die haben ihre eigenen Probleme. Und zwar heißt das Problem Snapdragon. trotz aller Anstrengungen, trotz aller Qualität, kriegen die einfach nicht auf die Reihe, Qualcomm auf die Plätze zu verweisen, obwohl die qualitativ deutlich vorne liegen momentan. Nützt alles nichts, Glaube versetzt Berge und die Leute glauben eben, dass Snapdragon besser ist. Gut, okay. Das spornt aber bis jetzt immer noch MediaTek an, weitere Leistungen zu bringen und das kann ja auch positiv sein, durchaus. Ne? Nur irgendwann muss es dann eben auch honoriert werden von den Käufern. Ne? Jedenfalls der Dimensity 9500, ja, der wird bereits am 22. September, also heute, Leute, Party, yay, ja, rauskommen. Ja, das heißt, es steht neuen Geräten mit diesem Prozessor nichts mehr im Wege, außer dass eben ja, es nur wenige Hersteller gibt, die den Prozessor eben verbauen, so wie es eben schon in der letzten Zeit war, obwohl der extrem schnell ist, ja, und ja, ich habe ja schon etliches über diesen Dimensity 9500 gesagt. Morgen kommt der Snapdragon 8 Elite Gen 5, also das, was wir als Elite 2 bezeichnen, und der wird dem Dimensity 9500 geringfügig unterlegen sein. Allerdings nicht so stark, dass das irgendwie groß was ausmachen wird und deswegen werden da die Firmen wohl auch nicht unbedingt jetzt alle umschwenken. Aber eine andere Ankündigung war noch viel interessanter, nämlich hier wird schon massiv Druck auf Qualcomm und den Snapdragon ausgeübt, nämlich dass bereits 2026, ja, oder was heißt bereits, ist ja eigentlich klar, Ende 2026 soll der Dimensity 9600 kommen mit 2 Nanometer N2P basierend. Ja, Wahnsinn, dass die Ankündigung jetzt schon erfolgt. Das heißt, hier wird ordentlich Druck gemacht, denn man will sich gleich noch verbessern. Ja, der 9500 ist ja 3 Nanometer Technologie und der nächste ist dann 2 Nanometer Technologie. Also wir kommen da an Grenzen langsam ran. Das ist richtig interessant. Schauen wir mal, wie sich das dann auswirkt. Jedenfalls wird es MediaTek eine ganze Stange Geld kosten. Das muss ich sagen. Diese Entwicklung in diesen High-End-Bereichen ist sehr, sehr kostspielig. Was ja auch dazu geführt hat, dass der 9500 jetzt schon auch relativ teuer ist. Also so eine preisliche Alternative, ja, minimal schon, aber auch das ist dann eben vielleicht nicht unbedingt mehr das große Zugpferd für die Firmen zu sagen, okay, wir nehmen den MediaTek, weil der ist viel günstiger, dann können wir das Handy günstiger anbieten, sondern nein, das nimmt sich kaum noch was. Ja, ich sag mal, das ist schlecht, ja. Ganz, ganz schlecht, weil die Performance ist nicht so viel besser, dass man zwingend jetzt den MediaTek nehmen muss. Der Preis ist nicht so viel niedriger, dass man zwingend den MediaTek nehmen muss. Ja, warum sollte man dann den MediaTek nehmen, wenn die Architektur und die Verträge und alles Mögliche eben schon mit Qualcomm laufen? Seht ihr? Das ist halt genau das große Problem. Aber trotzdem schön zu sehen, dass die Entwicklung hier rasant weitergeht und ich freue mich jetzt schon auf den 9600, erste Benchmarks und so weiter, mal sehen, aber es wird natürlich noch dauern, wie gesagt, die Ankündigung zu dem Zeitpunkt war schon sehr ungewöhnlich, hat aber wohl seinen Grund. Gut, MediaTek, ja, die sind fix, aber man könnte fast meinen, ja, das Android 16 Update wäre auch fix. Nein, ist es nicht, denn Android 16 ist schon eine ganze Weile draußen und soll bald schon Android 17 wiederkommen, ja, nach dem neuen Fahrplan. Ei, was soll denn das, ne? Ja, tja, so ist es. Und ein Paradebeispiel, dass es, naja, wenn es heißt, das Gerät bekommt so und so viele Jahre Updates, ja, dass es nicht heißt, das Gerät bekommt aktuelle Updates. So und so viele Jahre. Tja, nämlich Sony hat jetzt für das Xperia 1 Mark 7 Android 16 bereits veröffentlicht. während es für das ein Jahr ältere Sony Xperia 1 Mark 6 noch nicht veröffentlicht ist. Ich erwarte zwar, dass es nicht mehr lange dauert, allerdings hat mich ein Update stutzig gemacht. Vor ein paar Tagen kam ein Update auf mein Smartphone, das Xperia 1 Mark 7, Mark 6, sorry, und das war eben kein Android 16, sondern nur ein relativ großes Sicherheitsupdate. Ja, wie viel waren es? 800 Megabyte. War schon ziemlich heftig. Ja, da habe ich schon gedacht, das ist es. Aber nein, das ist es noch nicht. Also, okay, ich erwarte jetzt nicht, dass in den nächsten ein paar Tagen das Update kommt, sondern ich würde sagen, das kommt frühestens nächsten Monat. Ja, und das heißt, wenn wir Glück haben, ne? Und das heißt, man ist eben hier nicht gefeit davor. Selbst wenn es heißt, so und so viele Jahre Updates, heißt es nicht, dass man die Updates auch gleich bekommt. Und das ist leider ein Trauerspiel, das war schon immer so. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern, dass eben die Firmen hier sich Zeit lassen für die älteren Geräte. Und für die neueren Geräte dann halt das Ding zuerst machen. Okay, man kann sagen, ja, ist ja auch klar, ne? Die Android, die Xperia 1 Mark 7 User, die möchten jetzt halt natürlich das Android 16 Update früher haben. Aber naja, sag ich mal, wie gesagt, das Vorgängermodell ist ein Jahr alt, da erwarte ich eigentlich eine genauso schnelle Reaktion und das wird noch in der Zukunft spannend werden mit den versprochenen 5 Jahren Update, was das versprochen, die gesetzlich vorgeschriebenen 5 Jahre Updates und dann auch manche Firmen die versprochenen 7 Jahre Updates, wie schnell das eben bei denen dann geht, wenn so ein Gerät 5 Jahre alt ist und da kommt ein Update. Ich glaube, das wird dann einige Zeit dauern, bis man das bekommt. Ja. Also, tja, okay, mehr gibt's nicht zu sagen. Den Changelog wird natürlich von Sony wie immer nicht veröffentlicht. Sehr ärgerlich. Das Update ist gekennzeichnet, zumindest beim Xperia 1 Mark 7, als Version 71.1.A.2.68. Ist 1,13 GB groß. Ja, aber wie gesagt, das ist nur für das Mark 7, wie das für das Mark 6 ist, habe ich keine Ahnung. So, das Nothing Phone 3, das bekommt auch ein Nothing OS Update, ja, und da werden Verbesserungen in der Kamerabenutzung und Verarbeitung von Bildern geben und es wird auch eine Batterie Optimierung geben, also ein Akku Optimierung. Das könnte man also sagen, ein Update, das wirklich was bringt für die Nothing Free User. Denn da gab es bei diesen zwei Sachen gab es offenbar auch ein paar Probleme, nicht massiv. Ja, wären natürlich die Medien wieder komplett voll gewesen davon, aber trotzdem ein paar Sachen waren da drin, zum Beispiel die Klarheit beim Bild mit der Kamera, ja, und auch vor allem für Third-Party-Apps und auch die Videos, die haben jetzt einen besseren Kontrast und sollen nicht so neblig ausschauen, sondern mehr Kraft haben in den Farben und so weiter. Keine Ahnung. Da agiert wieder eine Software im Hintergrund, ganz klar, selbstverständlich. Mal sehen, wie das dann ist. Hoffentlich lohnt sich das dann auch, diese Änderung. Nicht, dass es verschlimmbessert wird. Gut. Also so viel zu dem. Und auch Xiaomi hat angekündigt, dass HyperOS 3 jetzt demnächst rauskommt, und zwar basiert es ebenfalls dann ab auf Android 16 und das soll am 15. Oktober starten, die Auslieferung für die Geräte Xiaomi 15, also die ganze 15er Reihe und K80 Reihe. Dann später am 31. Oktober sind dann etliche weitere noch dabei, ja, wie zum Beispiel das Mix Flip 2 oder das Tablet 7 Pro, ja, und auch die, das Redmi K80 Turbo, also K80 Normal, K80 Pro und Extreme Edition bekommt es ja schon am 15. Am 31. dann das normale K80 und das Redmi Turbo 4 bekommt es ebenfalls. Und am 15. November gibt es dann erst, schau ich euch mal das vor, ein Monat später erst für das Xiaomi 14 Ultra beziehungsweise für die gesamte 14er Reihe. Das ist übel, muss ich sagen. Ja, und sowas erwarte ich eben jetzt auch bei Sony, dass das Update eben wesentlich später kommt. Noch schlimmer wird es dann für die Mix Fold 3 und Xiaomi 13 Geräte, die und auch das übrigens das Redmi Note 15 und Redmi Note 14, Redmi Note 13 Pro und Pro Plus. Alle die bekommen erst das Update im Dezember 2025 und die Xiaomi 12 User, die bekommen das sogar erst im Januar 2026. So ist das halt gestaffelt und das zeigt eben bei dieser Update Rollout Plan, ja, wie das eben dann aussehen wird. Auch für andere Firmen ist das ähnlich. Je älter das Gerät ist, desto länger dauert es. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn euer Gerät 4 oder 5 Jahre alt ist, ja, wie lange das dann eben dauert, bis ihr so ein Update bekommt. Da könnt ihr froh sein, wenn das ein Jahr innerhalb von einem Jahr nach dem ersten Ausliefern des Updates bekommt. Ja, tja, so sieht das eben aus. Ne? Übrigens habe ich vorhin von dem Dimensity 9500 gesprochen. Wollte ich gerade noch was einwerfen, habe ich eben vergessen. Wird, sagen wir mal, die Qualität von Konsolengaming bringen und extrem starke AI für Flagship-Phones. Ja? Also das heißt, ihr bekommt hier einen Prozessor, der quasi aktuelle Konsolen erreichen kann, ja? von der Stärke her, von der Rechenleistung her. Das ist schon mal was. Wenn man es so sieht, hört es natürlich sehr gut an, aber bleibt natürlich trotzdem, dass der Snapdragon eben nicht so weit weg ist. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn der MediaTek 9500 geringfügig schneller ist, insgesamt gesehen, vor allem bei Games übrigens, ja, wird eben das nicht der Riesenunterschied sein. Also man braucht sich da mit dem Snapdragon nicht zu verstecken. Das Huawei MatePad 12X, das wird jetzt auch weltweit ausgeliefert mit einem atemberaubenden 2,8K Display und 5,9 mm Dicke. Ja, aus Metall, sehr interessant. Das Ganze wird natürlich auch mit einem Stylus und einer Tastatur geben und hat auch ein Modell, das Premium-Modell mit einem sogenannten Paper-Matte-Display. Das heißt, etwas, wo eben nicht so stark spiegelt und sich ein bisschen mehr anfühlt mit dem Stylus wie Papier. Finde ich ziemlich cool. Habe ich für mein iPad extra separat erworben. Eine Folie sieht aber halt nicht so schön aus, wie wenn das schon von Haus aus sozusagen gemacht wird. Ja. Und das Teil, wie gesagt, mit dem 12-Zoll-Display, 2,8K Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, VRR-Support übrigens, also quasi nahtlose Änderung der Wiederholfrequenz. 1000 Nits, das dürfte ausreichen für jemand, den Schlaf zu rauben. Und bietet eben gegenüber dem Vorgänger 27% mehr Leistung, 10.100 mAh Akku, 66 Watt Wired Fast Charging, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB 3.1 Port vorhanden, das heißt für schnelle Datenübertragung, Harmony OS 4.3 wird mit da drauf sein. Ich weiß nicht, ob das wenigstens mit Harmony OS ausgeliefert wird, auch in Europa, weil normalerweise ist in Europa ja auf den Smartphones statt Harmony OS EMUI drauf. Hoffen wir, dass wenigstens das Huawei MatePad 12X mit dem richtigen Harmony OS ausgeliefert wird. Und hat 12 GB RAM, 256 GB Storage. Gut, der Storage haut einem jetzt nicht unbedingt von den Socken. Ja, Preis in Euro wären 649. Der Preis haut einem auch nicht von den Socken. Das heißt also, der ist ganz gut, ne? Für das Teil, muss ich schon sagen. Und das magnetische Keyboard und das Stylus, das gibt es aber separat dann. Finde ich also richtig cool. Tja, würde ich mir gerne mal anschauen, wird aber hier wahrscheinlich nicht die Möglichkeit dazu bekommen für dieses MatePad 12X mir mal anzugucken. Ne? Tja, hätte ich gern mal getestet. Wobei. Nee, ich muss stark bleiben. Es liegt bald noch was anderes an. Aber dazu komme ich dann noch. Gut, Nvidia-Chips sind nicht mehr länger willkommen in China. Tja, ich habe es ja gesagt, ne? Das habe ich schon oft in meinen Streams gesagt, ja. Ich habe es euch ja gesagt. Das tut so richtig gut. Ich bin ehrlich, das tut so richtig gut, ja. Vor allem, wenn man dann immer hört, von verschiedenen News-Outlets, ja, das stimmt nicht und hin und her und ja, doch, es stimmt, also China hat so langsam die Schnauze voll, so ganz langsam, ja, und es wird richtig, richtig wehtun, wie jetzt zum Beispiel bei Nvidia. Ihr wisst ja, dass es da immer Probleme gibt, USA verbietet Nvidia bestimmte Chips. Bisher konnten die das immer noch, ja, sich so durchmogeln, gerade Nvidia. Ne? Bei Huawei hat man es ja gesehen. Huawei hat ja den Zugang komplett verbaut bekommen zu zum Beispiel Mobilprozessoren. Aktuellen gibt es also keine Chance. Ich habe das damals durchgekaut. Ist mir ein Rätsel, wie so etwas überhaupt gehen kann. Ja? Weil das Verfahren, um die Chips herzustellen, patentiert ist, darf das Land, in dem das patentiert ist, verbieten, dass die Chips, weil die mit der mit diesem Fertigungsmechanismus gemacht werden, in bestimmte Länder verkauft werden. Das hat mit Demokratie und Freiheit, das ist überhaupt nichts mehr zu tun. Aber egal, das ist wieder auf dem anderen Blatt. Kann man nichts dagegen machen, jedenfalls scheinbar. Ja, was Huawei ja deutlich gezeigt hat. Und auch eben bei Nvidia kam es immer wieder zu Problemen und zu Drohungen auch, ja, dass eben China keine hochwertigen Chips von Nvidia bekommt. Jetzt haben die einfach gesagt, okay, das war's, wir haben keine Lust mehr drauf, wir verzichten auf die Nvidia-Chips und das war's. Okay, für einige, die werden sich jetzt freuen. Ja, super, wir haben China 1 ausgewischt. Ja. Ja, Nvidia wird die Sache anders sehen. Denen geht nämlich jetzt einiges an Geld verloren. Also wirklich einiges an Geld. Das wird richtig wehtun. Ja. Nvidia-CEO Jensen Huang hat gesagt, dass sie enttäuscht sind von diesen News, dass eben diese Chips gebannt werden sogar, ja, und dass er das erörtern möchte mit Donald Trump an einem sogenannten State Dinner, ja, bei dem eben auch Huang eingeladen ist. Keine Ahnung, was da wieder gemauschelt wird, ja, aber da geht es bestimmt wieder rund. Klar, dass Nvidia jetzt maßlos enttäuscht ist, aber die Konsequenz, die China zieht, ist die richtige. Denn wenn man behandelt wird wie so ein, oder sagen wir mal, wenn man behandelt wird wie den letzten Dreck, dann wird man alles probieren, sobald es geht, eben mit demjenigen, die einem schlecht behandeln, eben die Beziehungen zu stoppen. Ja? Nvidia ist hier natürlich in der Zwickmühle. Die haben nichts gegen China. Die würden gerne mit China zusammenarbeiten, würden gerne China die Chips liefern, kein Problem. Aber tja, ist eben die USA, die da eben dagegen vorgeht. Und das ist zu unsicher natürlich auf Dauer. Und deswegen möchte China da raus und forciert somit natürlich auch die eigene Chip-Entwicklung und Produktion von verschiedenen Firmen. Denn jetzt wird sich in China ein ganz neuer Markt auftun. Der ist ja schon entstanden, langsam aber sicher. Nur jetzt wird sich da noch ein anderer Markt auftun und dann wird sich zeigen, was da los ist. Es wird auch für chinesische Firmen wird es ein bisschen schwierig werden, weil gerade jetzt zum Beispiel im E-Auto-Bereich, ja, gibt es einige Modelle, die sogar groß Werbung gemacht haben mit den Qualcomm-Chips, die beispielsweise drin sind. Das ist so der nächste Kandidat, ja. Und auch mit Nvidia-Chips wurden teilweise Werbung gemacht. Wenn die jetzt ersetzt werden müssen, weil die ja gebannt wurden, ja, dann sehe ich da ganz, ganz große Probleme auf die Hersteller zukommen. Richtige große Probleme. Ja. Nun, ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten dort sind, ob zum Beispiel Produkte, die bereits schon angekündigt sind, dass die weiterhin mit diesen Chips ausgeliefert werden dürfen. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist, ob das überhaupt dann auch noch zu halten wäre. Denn schließlich laufen dann auch die Verträge zwischen zum Beispiel Nvidia und chinesischen Firmen aus, weil das ja nur, also da gibt es ja keine Perspektive mehr dann. Ja, also es wird schon hart, aber ich traue China zu, dass sie jetzt sagen, okay, also wir haben die Schnauze jetzt voll. Ja, es gibt ein bisschen Probleme. Dann werden unsere Firmen mit unserer Unterstützung Chips produzieren, die zumindest in die Nähe kommen, ja, in ein paar Jahren ebenbürtig sind. Und dann haben wir uns komplett unabhängig gemacht. Ja, die Durchstrecke schaffen wir, ja, weil es eben dort keine Diskussion gibt. Ja, bei uns wird, ja, wenn irgendwas Neues gemacht wird, wird gleich eine Lichterkette gemacht. Das gibt's nicht. Ja, in China, da wird's gemacht und dann funktioniert's auch. Will ich nicht heißen, dass das immer richtig ist, aber sie sind handlungsfähig. Ganz im Gegensatz zu den westlichen Staaten, die sind nicht mehr handlungsfähig. Ja, zu viel, was nicht geht wegen irgendwas. Hat man, ja, also ich will zwar jetzt nicht überdramatisieren, aber das beste Beispiel war auch wenn das Beispiel hinkt, ja, aber die Einführung von Liquid Glass. No, wenn man noch nicht mal mehr ein vernünftiges Design-Update einer Oberfläche mehr machen kann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ich weiß, das eine ist freiwillig und privat und das andere ist staatlich und okay, gut, kann man sagen, ist kein guter Vergleich. Aber ich kann verschiedene Bahnhöfe vielleicht in Deutschland mal heranziehen. Das wäre auch ein Vergleich, ja, was so in asiatischen, übrigens auch in demokratischen asiatischen Ländern wie Japan zum Beispiel so geht, ne, wie schnell dort neue Bahnhöfe zum Beispiel gebaut werden. Und wie lange das bei uns braucht, bis alleine die Genehmigung erteilt wird, sind dort die Bahnhöfe quasi schon fertig. Ja. Wenn ihr denkt, ihr übertreibt, dann recherchiert mal Stuttgart 21 und Umbau Shinjuku in Japan. Und dann werdet ihr sehen, wie hoffnungslos verloren wir sind, wenn das so weitergeht. Wirklich schlimm. Okay, also China wird es durchdrücken und Nvidia wird Verluste erleiden. Vielleicht finden sie eine Möglichkeit, es zu kompensieren. Vielleicht gibt es auch wieder eine Verhandlungsbasis, dass es dann doch noch für eine gewisse Zeit lang weiterlaufen kann. Aber die Weichen sind ehrlich gesagt gestellt. Selbst wenn es nochmal geändert wird, ist die Richtung eigentlich schon klar zu sehen. China macht sich unabhängig und ehrlich gesagt würde ich auch machen an China ihrer Stelle. Weil verpressen lassen, das geht nur, wenn man in Europa ist. Tja. Eben Stichwort Google-Strafe. Komm, Männer, sei. Amazon hat jetzt angekündigt, dass es jetzt im Herbst einen Hardware-Event gibt. Und wie erwartet, findet der im Ende September statt. Und ich erwarte auch, dass es da die neuen Echo-Devices gibt. Denn das ist genau das Problem oder das, was eigentlich schon die ganze Zeit darauf gewartet wird. Die aktuellen Modelle sind hoffnungslos überlastet, ja. Und die neuen sollen eben dann auch kompatibel sein mit der AI-Version. Ja, ist ja lustig. Wurde uns ja schon bei Alexa immer versprochen. Oh, jetzt habe ich es gesagt, schon beim Amazon Echo. Wurde schon immer versprochen, ja, dass das ne, die AI und so weiter ist. Ne? Aber nein, ist es eben nicht. Und eine richtige AI wie ChatGPT und so, das soll jetzt eben eingeführt werden. Dazu braucht man neue Echos. Es gibt nur ganz wenig momentan vorhandene Echos, die das können. Ich habe zum Beispiel keinen. Ich habe einen Echo Show 5, ich habe einen Echo Dot, ich habe einen Echo Dot 2, ich habe einen Echo Input und auch was weiß ich noch alles. Aber keiner von diesen Echos kann man mit diesem Service nutzen. Ob das interessant ist oder nicht, das wird sich auch zeigen, denn ich erwarte auch hier eine Aussage, was jetzt das speziell auch für Deutschland oder Europa eben kosten wird, denn es wird an einem monatlichen Gebührenplan gekoppelt sein. Ja. So war zumindest die Aussage und wurde auch bisher so gehandhabt. Vielleicht ist es ja bei den neuen Echo-Shows mit drin, ohne monatlichen Aufpreis. Das wäre zu schön, glaube ich aber nicht. Denn man probiert ja auf allen Ebenen mit AI viel Geld zu machen. Also es scheint wohl so, als ob eben hier neue Echos, die eben auch fähig sind mit dem Amazon AI Assistenten zu funktionieren. Es werden neue LED Fire TVs erwartet und es wird auch ein neuer Fire TV Stick erwartet. Und der kann durchaus interessant sein. Ja. Und als Alternative für den Chromecast. Und es wird auch ein Kindle erwartet, eine Ankündigung hinsichtlich Kindle. Ja. Also, jede Menge Sachen könnte man erwarten, was dann letztendlich gezeigt wird, werden wir sehen. Am 30. September ist es soweit. In New York City wird der Event stattfinden. Und mal sehen, was dort eben kommt. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine der spannendsten Hardware-Ankündigungen von Amazon in den letzten Jahren, meiner Meinung nach. Weil eben jetzt der Augenmerk liegt auf diesen neuen AI-Systeme. Und eben vor allem die Kosten wird sich zeigen, denn ich sag's euch ganz ehrlich, wenn Amazon denkt, die könnten mit monatlichen Gebühren von 10 Euro oder mehr die Leute dazu bringen, ein Abo abzuschließen für ein Amazon Echo, um mit dem dann über, was weiß ich, alles Mögliche zu philosophieren, das kann ich mir also nicht vorstellen. Die Masse wird das so nicht machen. Ein Gerät kaufen und kostenlos nutzen, so wie es eben jetzt mit dem Amazon Echo ist. Das ist klar, das ist super. Ja. Aber extra dafür noch bezahlen, also so verrückt wäre noch nicht mal ich. So verrückt wäre noch nicht mal ich. Also das und deswegen denke ich, wäre das ein äußerst schwerwiegender Fehler von von Amazon, wenn das eben hier der Fall wäre. So, wir haben noch was anderes und zwar Controller werden ja immer beliebter. Controller in allen möglichen Arten, PlayStation-Controller, Xbox-Controller. Vor allem bei den Xbox-Controllern gibt es ja sehr viele verschiedene Modelle, Nachbauten von verschiedensten Firmen. Und alle haben eins gemein. Die kann man heutzutage mit dem Smartphone koppeln. Meistens ohne irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gelesen, dass der PlayStation-Controller nur mit irgendwie besonderem Aufwand zu koppeln wäre. Das kann ich überhaupt nicht sehen. Also das geht ganz normal mit dem Smartphone. Habt ihr da keine Probleme? Okay, vielleicht, weil ich einen Sony habe. Jedenfalls kann ich es ganz normal koppeln und das war's dann. Und dann kann man zocken. Ja, zocken. Und auf verschiedenste Art und Weise. Ja, ich weiß, dass mit der Remote-Konsole, Sony Remote, Play Remote, ja, das geht wunderbar. Also ihr könnt die PlayStation daheim anschalten und könnt dann im Wi-Fi, aber auch mit Tricks eben auch unterwegs auszocken. Ja, das geht. Ist wunderbar. Aber trotzdem ist das nicht, sagen wir mal, ja, so dieser Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich unbedingt einen separaten Controller für mein Handy haben. Ja, das, ja, also nee, lohnt sich nicht. Okay, aber es gibt immer mehr Games, die eben auch mit dem Controller funktionieren. Und das ist nicht schlecht. Zusätzlich gibt es auch immer bessere Tools, die die Controller selbst für die Games zugänglich machen, die eigentlich gar keinen Controller-Support haben. Aber das möchte ich mal außen vor lassen. Es gibt immer mehr Games, die nativen Controller-Support haben. Das finde ich äußerst schön. Und deswegen kann es sich lohnen, wenn ihr euch einen separaten Controller für euer Smartphone zulegt. Denn der Vorteil ist ganz klar, man muss es nicht jedes Mal neu koppeln. Wenn ihr zum Beispiel euren bestehenden PlayStation-Controller nimmt und koppelt es mit dem Smartphone, dann ist der nicht mehr mit eurer PlayStation gekoppelt. Also beim nächsten Mal PlayStation spielen, müsst ihr erstmal eure PlayStation wieder mit dem Controller koppeln. Und das ist unter Umständen gar nicht so einfach. Wenn man nur einen Controller hat, besonders umständlich. Also wäre es schon besser, wenn man es tatsächlich öfters nutzt, sich einen eigenen Controller zu holen. Und da ist momentan wirklich ein riesiges Angebot vorhanden. Von günstigen Controllern bis zu ultra teuren, exakten Super Controller, kriegt ihr alles Mögliche. Ja. Einer, was wirklich zu hervorzuheben ist, sind die Controller von 8-Bit-Du. Die gibt es ab 29,99 und die sind wirklich recht gut. Das sind Xbox-kompatible Controller. Ja. Die eben aber auch für euer Smartphone wunderbar zu nutzen sind, zu koppeln sind. Und dann eben hier mit den Spielen Spaß machen. Ihr müsst nur darauf achten, dass diese Controller eben Bluetooth mit integriert haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Geräte, die nur mit dem eigenen Dongle arbeiten, ja, die funktionieren meistens über 2,4 GHz. Wireless und die sind nicht zu nutzen. Die kann man nicht so einfach nutzen. Es sei denn, ihr wollt mit dem Dongle am Smartphone rumhantieren. Ansonsten müsst ihr gucken, dass eben Bluetooth mit unterstützt wird und dann geht es auch. Ja, und das macht dann richtig Spaß. Keine Kabel, einfach so das Smartphone und dann macht es richtig Spaß, damit zu zocken. Wenn ihr da ein paar Games habt, die das unterstützen, ist es richtig gut. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber selbst Games wie zum Beispiel Genshin Impact kann man damit benutzen, ja, oder auch, wie heißt es nochmal, dieses geniale Game Infinity Nikki, ja, oder Infinite Nikki, wunderbar, das ist ein komplett neues Spielgefühl am Smartphone, wenn ihr einen Controller nutzt, das kann ich euch sagen. Jo, und was haben wir denn als nächstes? Nest ist tot. Ja, yep. Google stellt die Nest-App ein. Google stellt die Nest-Produkte ein. Nest ist auf dem Google-Friedhof gelandet. Aber es gibt Hoffnung, denn Google Home nimmt die, ja, sagen wir mal, Hardware-Leichen auf, ja, zum Teil zumindest. Und übernimmt jetzt auch dann die Leitung sozusagen. Also das heißt, in Zukunft wird Google keine Nest-Produkte mehr verkaufen, sondern nur noch eben Google Home-Produkte. Und ich finde ehrlich gesagt, der Schritt, das ist mal wieder typisch Google gewesen. Warum man das überhaupt macht, dass man zwei Apps hat für die Home-Automatisierung, ist mir einfach unbegreiflich. Manchmal ist Google wirklich, ich kann's nicht sagen, aber ich verstehe das manchmal nicht wirklich. Die haben das schon so oft gemacht. Egal ob mit diesem Chat-Programm Desaster, mit G-Talk, mit Hangouts, dann Allo, dann Meet. Dann haben sie gesagt, ja, aber das ist wie Hangouts und Hangouts bleibt bestehen, dann ist es doch abgeschaltet worden und übernommen worden in was an. Es ist so katastrophal manchmal bei Google, dass man mit dem Kopf gegen die Wand rennen möchte, weil man es nicht mehr mit ansehen kann, ja, was die dort machen. Und die Nest-App hätte niemals nach der Übernahme von Google weiter betrieben werden sollen. Das hätte sofort in Google Home integriert werden müssen. Jetzt ist es endlich vollzogen, der Schritt. Ja? Und nach einem langen, qualvollen Tod von Nest ist jetzt endlich Google Home am Drücker. Und hoffentlich bringt Google dann auch vernünftige Home-Geräte wieder raus. Ja? Es zeichnet sich was ab, dass es möglicherweise da auch was gibt in der Richtung, ja, neue Google Home Hardware, und dann werden wir sehen, wie das Ganze ankommt. Ehrlich gesagt, ich habe mit Google Home schon, also ich habe wenig damit gemacht. Ich trage dort eigentlich nur noch Sachen ein, damit ich es im Notfall mit meinem Handy auch per Assistent, per Gemini steuern kann. Ja, ansonsten, ich habe es letztens, habe ich hier war so 6 oder 7 neue Schalter installiert. Ja, und ich habe die bis jetzt noch nicht mal eingetragen mit Google Home, weil ist mir zu viel Stress. Ja, weil ich nutze es eigentlich nicht. Ja. Bei mir laufen die Sachen momentan alle über Alexa, also über die App auch und über die Echos, per Sprachsteuerung. Ehrlich gesagt, die Geräte, die es momentan zum Beispiel für Google gibt, sind für mich sowas von uninteressant. Ich wüsste gar nicht, was ich da überhaupt nehmen soll. Ich hoffe, dass es da neue Sachen gibt. Ich habe immer mal wieder probiert, meine alten Google Home Geräte zu reaktivieren, aber die sind dermaßen hoffnungslos überlastet, wenn es da ein Kommando gibt. Das dauert richtig lange, bis dann irgendetwas passiert. Also man kann sehen, dass die Geräte quasi nicht mehr nutzbar sind. Ernsthaft. Ja. Und von daher habe ich eben dann alles komplett auf die Echos umgestellt. Jetzt werden wir sehen, wie das weitergeht. Hoffentlich bringen die bessere, neuere Geräte raus, damit es wieder funktioniert. Aber ehrlich gesagt, ich habe da wirklich Zweifel dran. Denn was Google in den letzten Jahren an Hardware im Home-Bereich, Smart-Home-Bereich abgeliefert hat, das war mehr als peinlich, wenn sie überhaupt was abgeliefert haben. Und die anderen Hersteller sind weit, weit, weit weg. Zum Glück konnte man, wenn man eben jetzt zum Beispiel kein Echo hat, immer alles auch mit Google Home verknüpfen. Aber Hardware von Google, ehrlich gesagt, da habe ich ziemlich wenig Erwartungen dran und auch ziemlich wenig Hoffnung, dass da was Vernünftiges kommt. Ganz im Gegensatz zu Amazfit. Amazfit hat die neue T-Rex 3 Pro rausgebracht. Die ist jetzt auch in Indien gestartet. Gibt es aber auch bei uns. Ja, richtig gut. Und ihr werdet nicht glauben, was die alles drauf hat. Das ist eine Uhr, die würde ich mir tatsächlich holen. Aber 399 Euro sind halt doch ein bisschen viel. Aber es ist für mich eine der besten Smartwatches überhaupt. Wenn sie denn ein EKG drin hätten. Ich sage ja, das ist für die Health-Funktion einfach unerlässlich. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Teil sehr, sehr gut. Die Amazfit 3 hat ein AMOLED-Screen, 1,5 Zoll mit einem Titanium-Rahmen. gibt's 48 mm Größe, ja, und 44 mm Größe. Ja, natürlich, je größer, desto besser, ja, logisch. Und in dem Fall sogar wortwörtlich, denn die große Version hat wesentlich mehr Akkulaufzeit. Die 48 mm Variante hat 25 Tage, bis zu 25 Tage Batterielaufzeit, während die 44 mm Version nur 17 Tage hat. Ja. Ist zwar immer noch genial, aber also das ist ja Wahnsinn, die 48 mm Variante hält fast einen Monat ohne aufzuladen. Das nenne ich mal genial. 26 GB Storage bietet das Teil, Wahnsinn, und über 180 Sportmodi sind verfügbar. Bluetooth 5.2, integrierter Lautsprecher und Mikrofon, sodass man auch zum Beispiel die Smart-Assistenten am Smartphone benutzen kann über die Uhr. 2,4 GHz Wi-Fi, Dualband GPS, 6 Satelliten-Support, das heißt 6 Satellitensysteme werden unterstützt, also perfekt überall, egal wohin er geht. Und auch Offline-Maps, ja, Routenplanung und sogar Ski-Maps mit Daten von den Ressorts sind enthalten in der Software. Unfassbar. Das muss man erstmal nachmachen und die Uhr kostet 399 Euro, wie gesagt, ist eigentlich gar nicht so schlecht für den Preis, muss ich sagen. Es gibt Uhren, die sind teurer und bringen weniger, nur weil ja entsprechend vielleicht ein bestimmter Name draufsteht. Ja. Wie gesagt, das einzige Problem ist eben, dass die EKG-Funktion nicht vorhanden ist, aber dafür immerhin Saphirglas und ein Miele Standard 810G Military Grade Certification und auch bis zu 10 ATM wasserfest, das heißt 100 Meter wasserfest. Und der Clou, und das finde ich mal absolut genial, ist ein Gimmick, wenn man es einmal hat und benutzt hat, wird man es nicht mehr missen wollen. Die Uhr hat eine Taschenlampenfunktion und zwar nicht über das Display, sondern eine echte LED integriert. Die könnt ihr einfach aktivieren. Und wie oft habe ich schon diese Funktion auf dem Smartphone gebraucht? Ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich schon die Taschenlampenfunktion beim Smartphone gebraucht habe. Aber es ist immer wieder sag ich mal, ein zusätzlicher, nerviger Griff, um das Handy rauszuholen, Bildschirm anzuschalten, Taschenlampenfunktion auszuwählen, selbst wenn sie auf dem Anschaltscreen ist, kann man ja bei einigen Modellen machen, und dann eben leuchten und dann nach dem Leuchten natürlich auch wieder wegstecken, das Handy, ne? Das hier habt ihr am Arm, einfach Knopfdruck, zack, Licht an, Knopfdruck, zack, Licht aus, fertig. Ist der absolute Hammer. Das ist irre. Ich möchte das auch haben bei einer Uhr. Ist wirklich cool. Ich brauch's fast jeden Tag. Und das könnte ich alles mit der Uhr machen. Und dann bräuchte ich eben nicht noch zusätzlich mit dem Handy rumzufuchteln, sondern hätte es immer am Arm. Das ist super genial. Wahnsinn. Also das würde mich freuen, wenn das auch noch andere Hersteller machen würden. Wie gesagt, 399 ist die Funktion nicht wert, aber insgesamt als Gesamtpaket würde ich mal schon sagen, macht es doch Laune. Die Amazfit T-Rex 3 Pro, das ist wichtig, die Pro-Version, die gibt es auch im deutschen Amazfit Store. Und nein, hat nichts mit Amazon zu tun. Und dort könnt ihr die dann auch bestellen. Titanium und fast einen Monat Laufzeit. Taschenlampe integriert, Saphirglas, 100 Meter wasserdicht. Irre. Nicht schlecht, muss ich sagen, nicht schlecht. So, und zum Schluss kommen wir wie immer zur App der Woche. Und diesmal bin ich einfach drüber gestolpert, ja, für eine ganz andere Geschichte, zwar für einen Computer, ja. Für eine Handheld-Konsole. Und da habe ich gedacht, Mensch, das muss es doch auch für Android geben. Hab mal kurz geguckt und tatsächlich, es gibt es. Hatsune Miku Logic Paint. Absolut genial. Diese Logic Paints kennt ihr vielleicht schon, ja, da muss man eben so nach logischen Knobeleien, ja, entsprechende Felder antippen, die dann eben eine Farbe erhalten. Dadurch könnt ihr Bilder vervollständigen, Symbole machen und ähnliches, ja, bis ihr dann entsprechend auch ein ganzes Bild fertig habt, ja. In verschiedenen Teilen. Ja, also es gibt ja so ein Hauptbild und dann sind viele verschiedene Teile, die ihr dann machen müsst. Und wenn ihr alle von diesen Teilen gemacht habt, dann habt ihr eben ein tatsächliches Bild. Und damit kann man auch spezielle, exklusive Wallpapers und Illustrationen freischalten, wenn man diese Puzzles eben löst. Und wenn ihr sagt, ja, wie exklusiv, was soll da jetzt exklusiv sein? Das sind halt Bilder. Nein, das ist, sind Mitsune, Hatsune Miku Bilder. Ja, weil ich Miku zuerst sagen, aber naja, ihr wisst ja, ne, Japan. Hatsune Miku Bilder. Und nicht nur von ihr, sondern auch von anderen Vocaloiden, die eben hier momentan ja immer noch für Furore sorgen. Es ist wirklich Wahnsinn, was Hatsune Miku hier alles erreicht hat in diesem Genre von Virtual Idols. Das ist unfassbar. Da geht's ab wie es hier. Jeden Monat gibt's jetzt mittlerweile Konzerte. Es sind sogar jetzt schon Konzerte außerhalb von Japan gemacht worden. Virtuelle Konzerte, wo die aber richtig hingehen könnt und mit 3D-Holo-Animation tanzt die dann auf der Bühne und singt und absolut genial, super genial, wer braucht da noch echte Menschen? So, jedenfalls mit diesem Hatsune Miku Logic Paint seid ihr lange beschäftigt und wenn euch sowas Spaß macht mit Knobeln eben solche Sachen zusammenzustellen, dann seid ihr hier richtig über 150 Illustrationen. Es sind 225 Levels, die ihr erreichen könnt. Ja. Und von allen Arten oder von allen Schwierigkeitsstufen ist was vorhanden, so dass ihr auch recht einfach und schnell mal reinschnuppern könnt, ja, ohne dass es gleich zu schwer wird. Aber dann könnt ihr auch um alles zu bekommen, also wirklich, da müsst ihr gottesgleich sein, ja, um die alle so zu lösen. Das ist wirklich der Hammer. Es ist richtig gut und wenn man eben solche, wenn man solche Knobelspielchen liebt, ist das sicherlich optimal für das Smartphone, für unterwegs, weil man da auch ganz schnell die einzelnen Sachen lösen kann, also ihr seid nicht komplett jetzt tagelang an einem Ding dran, sondern es sind alles lauter kleine Bilder, die ihr macht, also so in kleinen Schritten, bis dann eben alles zusammengestellt wird. Ja. Das Spiel ist nicht kostenlos, ja, das ist der einzige Nachteil, es kostet 2,69 €, aber ich kann euch sagen, das ist das Geld wert, wenn ihr auf sowas steht, hat auch sehr gute Kritiken bekommen und macht riesig Spaß. Und natürlich, wenn ihr Fan von Hatsune Miku seid oder Miku Hatsune, wenn ihr es so wollt, dann ist es sowieso ein No-Brainer. Ja. Hatsune Miku Logic Paint im Play Store. Lasst euch durch den ewig langen japanischen Namen der Firma unten drunter nicht stören. Ja. Das Spiel ist auch in Englisch verfügbar. Damit sind wir am Ende für diese Woche von Uncast. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Themen dabei und ihr hattet auch Spaß dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Und bitte, bitte, bitte auch die YouTube-Community dran denken. Ich brauche immer noch Subscriber. Ja, like and subscribe, please, please, please. Und natürlich @TheNetcast, der YouTube-Channel. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.